Protokolle 10-12. Wie Sie selbst wissen, ist die Verfassung nichts anderes als die Schule für Uneinigkeiten, Misshelligkeiten, Zänkereien und unfruchtbare Parteikämpfe, mit einem Worte, die Schule alles dessen, was dem Staate die Kraft seiner Individualität nimmt. Die Rednerbühne und ebenso die Presse haben die Regierungen zur Taten- und Machtlosigkeit verurteilt und sie wurden dadurch unnütz und überflüssig.